an, spät in der Nacht. Bin, wie du hörst, schwer überrascht. Angeblich sitzt du noch im Büro. So nebenbei läuft das Radio. Na klar, denk ich mir, was für ein Gag. Und drück dich gleich aus der Leitung weg. Hey Mann, für mich fühlen, scheint dir egal. Herz aus Beton, Seele aus Stahl. So kamst du mir gelegentlich vor. Doch leider war das ein Eigentor. Du kriegst mich nicht klein, steh wieder auf. Das Chaos hier nehm ich in Kauf. Die Tränen trocknen irgendwann, dann fängt das sagt die Zeit.